Die Internetzeitung der Koreaner in den USA, Minjok Tongsin, behauptete am 26. Juni in einem Beitrag ihres Kommentators, dass eben die USA der größte Übelstand in Südkorea seien.